Deutschlandradio Kultur, 8 Uhr und 10 Minuten, 10 Minuten nach 8. Gesichtserkennung kennen diejenigen von uns, die digital fotografieren, bereits von einfachen Schnappschusskameras und von Fotoprogrammen, die automatisch unsere Bilder sortieren, eben nach Gesichtern, denen wir nur noch Namen zuordnen müssen, und dann sortiert das Programm die Bilder automatisch in Ordner mit den dementsprechenden Namen ein. Soweit so gut. Jetzt aber kommt Facebook ins Spiel. Das große Poesiealbum für kleine und große Kinder im Internet will nämlich auch bei sich die Gesichtserkennung einführen. Dabei aber ist vielen sehr unbehaglich. Unser Netzscout ist heute Philipp Banse. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Wie funktioniert das denn mit der Gesichtserkennung bei Facebook und warum vor allen Dingen ist das vielen unheimlich? Na, unheimlich ist es natürlich vielen, weil immer so dieses Szenario im Hintergrund schwebt. Irgendjemand macht von mir ein Foto und durch die Gesichtserkennung bekommt er dann meinen Namen, meine Adresse und alle möglichen anderen persönlichen Informationen nur anhand des Bildes von mir. Soweit ist das bei Facebook noch nicht. Da ist das jetzt so: Wenn ich ein Foto hochlade von einem Menschen zu Facebook, dann kann mir Facebook einen Namen vorschlagen, den ich sozusagen diesem Foto zuschreibe, wenn es sich dabei um einen Facebook-Freund von mir handelt und wenn dieser Facebook-Freund von mir schon mal auf einem anderen Foto mit Namen markiert wurde. Das sind also die beiden Bedingungen. Facebook schlägt mir einen Namen für das Foto vor, wenn das ein Facebook-Freund ist und wenn dieser Facebook-Freund schon mal auf einem anderen Foto markiert wurde. Das ist sozusagen aktuell der Stand. Und Facebook sagt, naja, damit kannst du halt schneller herausfinden, wann Fotos von dir gepostet wurden, weil ich natürlich benachrichtigt werde, wenn ein Foto markiert wird. Und das Hochladen von mehreren Fotos wird vereinfacht, weil Facebook dann, sagen wir mal, 10-mal wird Bernd hochgeladen und dann fassen die Fotos alle zusammen und sagen, hier, den kannst du, ist das Bernd? Und dann kannst du sagen, ja, ist es. Und dann hat man alle Fotos mit Namen benannt. Also wie so oft im Internet hängt das auch davon ab, wie man das einsetzt und ob man dieses Feature einfach benutzt. Was sagen denn die Kritiker, warum ihnen das so überhaupt so unbehaglich ist? Na, der Hamburger Datenschützer Johannes Kaspar kritisiert, dass diese Gesichtserkennung und diese Vorschlagsfunktion standardmäßig aktiviert sind. Also, und er kritisiert, Facebook habe versäumt, seine Nutzer ausführlich darüber in Kenntnis zu setzen. Und wer nicht mitwachen will, sei gezwungen, die Funktion zu deaktivieren. Und das gelte auch für Minderjährige. Facebook entgegnet dagegen, man hätte ja vielleicht seine Nutzer deutlicher informieren können. Aber dieses neue Feature, diese Gesichtserkennung, hätte im Dezember zur Abstimmung für alle Nutzer gestanden. Und das machen nicht viele Unternehmen. Und deswegen sei rechtzeitig informiert worden. Also soweit die Stellungnahme von Facebook dazu. Wie kann ich das denn deaktivieren, wenn ich das jetzt nicht haben möchte? Ja, also so ganz deaktivieren kann man das leider nicht. Man kann in den Einstellungen, in den Privatsphäre-Einstellungen, sag mal, abstellen, dass mir Vorschläge gemacht werden. Da gehe ich dann sozusagen in die Privatsphäre-Einstellung und kann sagen, ja, bitte, wenn Facebook-Freunde von mir ein Foto von mir hochladen, mache ihnen bitte nicht mehr den Vorschlag, das Foto, sagen wir mal, mit Philipp Banse zu markieren. Das kann man abstellen, diese Vorschlagsfunktion. Man kann aber nicht abstellen, dass Facebook insgesamt Fotos analysiert und Fotos von mir analysiert, Gesichtserkennung analysiert und sozusagen diese Informationen speichert, um sie dann eventuell jemandem mal vorzuschlagen. Wer das nicht möchte, wer sozusagen diese bei Facebook gespeicherten Gesichtsinformationen, die Facebook aus Fotos von mir raus analysiert hat, wer die gelöscht haben will, der findet ganz tief in der Facebook-Hilfe einen Hinweis darauf, wo dann steht, da musst du dich an uns wenden, an Facebook, und dann können wir diese Gesichtsinformationen von dir löschen. All das und vieles mehr heute Nachmittag auch wieder in unserem digitalen Magazin Breitband. Was gibt's denn da noch zu hören? Ja, es geht natürlich um diese Facebook-Gesichtserkennung, und ein weiteres großes Thema ist iCloud, also der neue Dienst von Apple, in dem Apple im Internet auf seinen Servern die Musik von uns speichert und Fotos und unsere Kontakte und damit auch alle ganzen Geräte von uns versorgt, also Telefone, iPads und Computer und was wir noch so haben, also dass diese Synchronisierung vereinfacht wird, aber natürlich ein weiterer Dienst, bei dem unsere Daten auf fremden Servern im Internet liegen. Alles klar, das also im Breitband, heute 14.05 Uhr. Unser Netzscout heute in der Ortszeit war Philipp Banse, 8 Uhr und gleich 15 Minuten, Viertel nach 8.